Wir haben uns alles gegeben, doch dann war es zu viel. Du warst müde vom Reden, ich lag wach neben dir. Wir hatten so viele Pläne, aber nie dafür Zeit. Und die kleinsten Probleme wurden zum größten Streit. Doch wenn das Abendlicht sich durch die Fenster bricht, dann muss ich raus auf die Straße. Ohne dich sind die Nächte länger. Ohne dich bin ich wieder frei. Ohne dich tanze ich alleine, bis die Zeit die Wunden heilt. Ja, denn um mich selbst zu finden, muss ich dich erstmal verlieren. Ohne dich sind die Nächte länger. Du bist weg, doch ich bin bei mir. Ey, wir teilten die Freunde und das Kopfkissen auf. Hatten so viele Träume, warum wächst du mich auf? Glaub mir, seh ich mich heute, seh ich vieles von dir. Und dann könnte ich heulen, denn du bist nicht mehr hier. Wenn unsere Playlist sich durch diese Stille bricht, dann muss ich raus auf die Straße. Ohne dich sind die Nächte länger. Ohne dich bin ich wieder frei. Ohne dich tanze ich alleine, bis die Zeit die Wunden heilt. Ja, denn um mich selbst zu finden, muss ich dich erstmal verlieren. Ohne dich sind die Nächte länger. Du bist weg, doch ich bin bei mir. Kann ich nicht wieder zu den Plätzen gehen? An dieser Ecke haben wir uns geküsst. In unseren Park und in das Café. Es ist okay, auch ohne dich.